Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Yesterday we learned how to have intimacy with God. Gestern haben wir gelernt, wie wir eine intime Beziehung zu Gott haben können. By experiencing the God of love and his love and by letting it overflow. Indem wir den Gott der Liebe und seine Liebe erleben und sie überfließen lassen. Now verse 8 says this. In Vers 8 heißt es: The one who doesn't love has yet to know God, for God is love. Wer nicht liebt, muss Gott erst noch kennenlernen, denn Gott ist Liebe. These are very strong words. Das sind sehr starke Worte. But it only makes sense if you really think about this statement. It's like it's almost common sense. Aber sie ergeben nur Sinn, wenn man wirklich darüber nachdenkt. Es ist fast schon gesunder Menschenverstand. If God is love, wenn Gott Liebe ist, and you really know God well, und du Gott wirklich gut kennst, how can you then not express that love? Wie kannst du diese Liebe dann nicht zum Ausdruck bringen? Let me explain something to you. Ich möchte dir etwas erklären. Several times I've said that or I've taught people about the different words of knowing God. Ich habe schon mehrmals darüber gelehrt, dass es verschiedene Wörter dafür gibt, Gott zu kennen. Unfortunately, in our English languages, we are quite limited here. Leider ist die deutsche Sprache hier ziemlich begrenzt. But in the Greek language, there are a whole number of different words that express the word know. Aber im Griechischen gibt es eine Reihe verschiedener Wörter, die das Wort kennen ausdrücken. And of course, they have different meanings depending in which context and also what you want to express. Und natürlich haben sie je nach Kontext und dem, was man ausdrücken möchte, unterschiedliche Bedeutungen. And here it doesn't say the one who doesn't love doesn't know about God. In diesem Vers heißt es nicht, dass jemand, der nicht liebt, nichts über Gott weiß. I don't think here it also doesn't say that the one who doesn't love is not saved. Ich denke auch nicht, dass es heißt, dass derjenige, der nicht liebt, nicht gerettet ist. Because the Greek word here is a different word. Denn das griechische Wort, das hier verwendet wird, ist ein anderes. It's a word that talks about an experiential knowledge. Es ist ein Wort, das Erfahrungswissen ausdrückt. But it also has the meaning of a very deep and intimate knowledge. Aber auch die Bedeutung eines sehr tiefen und intimen Wissens hat. So John is saying this. Johannes sagt also: If you don't love, you are not going to know God very deeply and intimately. Wenn du nicht liebst, wirst du Gott nicht sehr tief und auf intime Weise kennen. I just love it how this is such a cycle. Because a cycle is something that doesn't end. Ich liebe es einfach, dass dies ein Kreislauf ist, denn ein Kreis ist etwas, das nicht endet. If I show you a ring, you can't show me where the beginning and where the end of the ring is. Wenn ich dir einen Ring zeige, kannst du mir nicht sagen, wo der Anfang und das Ende des Rings sind. Because it's a cycle. Denn es ist ein Kreis. And this is a cycle of love. Und hier geht es um einen Kreislauf der Liebe. God initiated this whole thing and he just loved you so deeply. Gott hat diese ganze Sache ins Leben gerufen, indem er dich so sehr liebt. You have made a choice by faith to come into Jesus Christ. Du hast dich dafür entschieden, durch den Glauben in Jesus Christus hineinzukommen. And by that you've become a object of the incredible love of God. Unconditional perfect love. Und dadurch kannst du die unbeschreibliche Liebe Gottes erfahren. Seine vollkommene, bedingungslose Liebe. That love now has been given inside of your heart. Diese Liebe wurde in dein Herz ausgegossen. Now you're going to respond to that love. So you're going to give it out wherever you can. Nun reagierst du auf diese Liebe, indem du sie weitergibst, wo immer du kannst. But because you're connected to that perfect love, you never run out. Aber weil du mit dieser vollkommenen Liebe verbunden bist, geht sie dir nie aus. So it's like the cycle. You receive, you give, you receive, you give, you receive, you give. Es ist also wie ein Kreislauf. Du empfängst, du gibst, du empfängst, du gibst, du empfängst, du gibst. Think. It's like life. Denk mal darüber nach. Es ist wie das Leben. Life is like this cycle too. Auch das Leben ist ein Kreislauf. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Let me ask you a question. Ich möchte dir eine Frage stellen. When a baby is born, what is the first thing the baby has to do? Breathe out or breathe in? Was ist das Erste, was ein Baby nach der Geburt tun muss? Ausatmen oder einatmen? Well, I can tell you what. Ich kann es dir sagen. Breathe in. Einatmen. If the baby doesn't breathe in quickly after it's born, it can die. Wenn das Baby nach der Geburt nicht schnell einatmet, kann es sterben. Because of the water in the lungs. Weil sich das Wasser in seinen Lungen ansammelt. So the baby first takes a deep breath in and then breathes out, and then the cycle of breathing becomes natural. Das Baby atmet also zuerst tief ein, dann aus, und dann wird der Atemzyklus natürlich. So religion has broken the cycle. Die Religion hat diesen Kreislauf unterbrochen. Because religion said you have to breathe out, breathe out, breathe out, breathe out. Indem sie sagt, dass man ausatmen muss. Ausatmen, ausatmen, ausatmen muss. How are you going to breathe out if you haven't first breathed in? Wie kann man ausatmen, wenn man nicht zuerst eingeatmet hat? But let me ask you something else. Ich möchte dir noch etwas anderes fragen. Have you ever tried to breathe in and stop breathing out? Hast du jemals versucht, einzuatmen und das Ausatmen zu stoppen? You can't do that. Das geht nicht. I know there are some people who can do that for minutes. Ich weiß, dass einige Leute das minutenlang schaffen. But then you have to breathe out too, so that you can breathe in again. Aber selbst sie müssen ausatmen, damit sie wieder einatmen können. It's a very natural cycle in life. Es ist ein sehr natürlicher Kreislauf im Leben. And it should be just a natural a cycle in our Christian life. Und es sollte auch ein natürlicher Kreislauf in unserem christlichen Leben sein. That we have breathed in the love of God when we first met Jesus Christ. Dass wir die Liebe Gottes einatmen, wenn wir Jesus Christus zum ersten Mal begegnen. Now we're responding and we're giving out the love. Dann antworten wir, indem wir diese Liebe weitergeben. We're breathing in again, receiving the love. Dann atmen wir wieder ein, empfangen diese Liebe. We're breathing out again, giving out the love. Und atmen wieder aus, geben diese Liebe weiter. And as we continue to live this cycle of love, wenn wir weiterhin in diesem Kreislauf der Liebe leben, the Bible tells us that this is how we will live in this deep knowledge of the goodness and kindness of God. Werden wir in der tiefen Erkenntnis der Güte und Freundlichkeit Gottes leben, wie uns die Bibel sagt. Remember, the one who doesn't love does not know God, for God is love. Denk daran, wer nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. And know God means to have this incredible, wonderful, experiential relationship with God. Und Gott zu kennen bedeutet, eine unbeschreibliche, wunderbare, erfahrungsbasierte Beziehung zu Gott zu haben. My dear friends. Meine lieben Freunde. I've asked myself a certain question. Ich habe mir eine bestimmte Frage gestellt. For a simple reason, because I have met a whole bunch of people who don't seem to be able to get a breakthrough. Und zwar aus dem einfachen Grund, da ich eine ganze Reihe von Menschen getroffen habe, die scheinbar nicht in der Lage sind, einen Durchbruch zu erzielen. No matter what they did, they never feel loved by God. Egal was sie tun, sie fühlen sich nie von Gott geliebt. I know several people that have gone to so many conferences about the love of God. Ich kenne einige Menschen, die an vielen Konferenzen über die Liebe Gottes teilgenommen haben. Then they cry how much God loves them. Dort weinten sie darüber, wie sehr Gott sie liebt. Then they have another revelation experience of how much God loved them. And they weep for a whole weekend. Dann hatten sie eine weitere Offenbarungserfahrung, wie sehr Gott sie liebt, und sie weinten das ganze Wochenende. Oh, what a life-changing weekend. Was für ein lebensveränderndes Wochenende. But a month later you meet them and their life has not changed. Aber wenn man sie einen Monat später trifft, hat sich ihr Leben nicht verändert. Now they need to go to the next conference about the love of God. Also gehen sie zur nächsten Konferenz über die Liebe Gottes. Year after year after year. Jahr für Jahr für Jahr. And I've asked myself, what is it that keeps them stuck? Und ich fragte mich, was sie daran hindert, weiterzukommen. And I've come to the conclusion. Ich bin zur Schlussfolgerung gekommen. They keep breathing in, but they never breathe out. Dass sie immer nur einatmen, aber nie ausatmen. Don't go to conferences where you learn about the love of God if you're not willing to give the love of God out. Geh nicht zu Konferenzen, auf denen du etwas über die Liebe Gottes lernst, wenn du nicht bereit bist, die Liebe Gottes weiterzugeben. You're going to be a very frustrated Christian. Das macht dich nur zu einem sehr frustrierten Christen. The one who does not love has yet to know God, for God is love. Wer nicht liebt, muss Gott erst noch kennenlernen, denn Gott ist Liebe. So you want to know God, meaning experience Him wonderfully and deeply, then start to love. Wenn du also Gott kennenlernen willst, was bedeutet, ihn wunderbar und tief zu erfahren, dann fange an zu lieben. I'll see you tomorrow. Bis morgen.